Kundgabennummer 345 vom 23.03.1938. Segen von Krankheit und Leid. Mein liebes Kind, gesegnet, wer immer sein Leid geduldig trägt, wer sein Kreuz willig auf sich nimmt und immer mir zu dienen bereit ist, von dem will ich jedes Leid abwenden in kurzer Zeit. Achtet auf eure Gesundheit des Leibes und der Seele, denn nur dann könnet ihr einen gesunden Geist in euch tragen. Das körperliche Leid bedingt wohl fügsame Menschen, wenn es den Geist nicht verbilden will. Doch wenngleich ihr mit dem Schicksal rechtet, dass es euch mit Leid bedenkt, so vergesset nimmer, dass es immer das Mittel ist, in euch Fehler oder Schwächen auszurotten. Ihr aber auch vielfach selbst die Ursache zu Krankheit und körperlichen Störungen verschuldet habt. Desgleichen legen sich auch die Kräfte der Finsternis mit solchen Mitteln ein, um euch zum Straucheln zu bringen auf eurem Wege nach oben. Darum bringet vielfach die Geduld und Ergebung auf, sollen die Leiden für euch nutzbringend an euch vorübergehen. Das Leid, das den Menschen klärt und ihm den Stempel der Ergebung aufdrückt, ist von mir gesegnet. Fallet darum nicht in den Fehler, euch aufzulehnen gegen dieses, sondern danket auch dafür eurem himmlischen Vater, weil es wieder eine Stufe ist, die euch höher führt zu ihm. Und wieder wird euch das Gebet Linderung bringen, so es an der Zeit ist. Denn niemals legt euch der Vater ein Kreuz auf, das zu schwer für euch zu tragen wäre. Er weiß, was euch Not tut, und führt euch nur durch leidvolle Wege, auf dass ihr vollkommen werdet. Darum preiset den Vater bis in alle Ewigkeit. Amen.